Und noch was zu Durov, Pavel Durov, Telegram-Gründer. Ich traue dem auf gar keinen Fall. Der ist nicht sauber und Telegram ist auch nicht sauber. Es gibt einfach verschiedene Stufen dieser neuen Weltordnung bzw. der Bolschewisierung der Erde. Erstmal sammeln sie hier den Widerstand, den internationalen Widerstand. Geben den Leuten das Gefühl, dass sie in irgendeiner Form gegen diese Übermacht an Feindeskraft etwas bewirken können. Ich halte das für eine absolute Illusion, wenn man nicht rauskommt vorher. Und es gibt starke Indizien dafür, dass Telegram einfach ein Wolfsgarten ist. Das fängt damit an, dass Durov deine Handynummer will. Warum will Durov bei Telegram die Handynummer? Warum können wir nicht einfach Telegram benutzen mit einem Login? Benutzername, Kennwort. Warum muss das die Telefonnummer sein? Sie arbeiten zu 150% mit den Knollengeheimdiensten zusammen. Das wird auch irgendwann mal rauskommen. Ganz sicher. Hundertprozentig. Hundertfünfzigprozentig. Über die SIM-Karte, über die Telefonnummer spionieren sie dich früher oder später aus. 150%. Warum eine SIM-Karte? Warum eine Telefonnummer? Warum nicht einfach einen Benutzernamen? Weil es ein Wolfsgarten ist. Aber sie beobachten jetzt den Widerstand, sie gucken sich das an, sie analysieren irgendwann dann die Chats, die Geheimchats, alles. Die Benutzerkonten. Hier ist doch keiner sicher. Es ist eine Illusion, dass man sicher wäre im Internet. Muss man sich eigentlich nur den Tor-Browser anschauen. Auch wieder von Knollen gemacht. Habe ich letztens noch empfohlen, weil ich das nicht wusste. Aber im Tor-Browser, im Darknet, darfst du irgendwie alles anscheinend machen. Jede illegale Handlung. Aber wenn du über die Knollen redest, geht das nicht. Das wird dann natürlich sofort weitergegeben an die Behörden oder die Dienste. Es ist eine gigantische Illusion. Wir können den Hut ziehen, weil die Knollen sind die Architekten von unserer Welt. Das ist so und das war auch so. Es gab Phasen in der deutschen Geschichte und in der Weltgeschichte, wo man sich widersetzt hat. Aber auf lange Sicht machen sie die Regeln. Wir leben also in einer Knollenwelt. Jetzt gibt es aber ein noch viel schärferes Indiz dafür, dass Telegram nicht sauber ist, und zwar, dass die meinen Kanal auf den Shadowban gesetzt haben. Ich kenne keinen einzigen Kanal auf Telegram, der so behandelt wurde wie meiner. Eigentlich müsste mir Durov Geld geben für die Werbung, die ich gemacht habe. Hochgelobter Fernsehkoch, verbreitet Verschwörungstheorien auf Telegram. Wie oft wurde das in den Medien durchgekocht? Hunderttausende haben sich Telegram installiert, weil sie einfach mal gucken wollten, was da abgeht. Also Durov müsste mir eigentlich Geld für diese ganze Werbung geben. Was macht er? Durov setzt meinen Kanal auf den Shadowban. Das bedeutet, mein Kanal wurde ja von Google und Apple gesperrt. Das heißt, auf dem iPhone oder wenn man über den Android Store Telegram runterlädt und nicht die Original-App runterlädt, findet man trotzdem nicht meinen Kanal. Und wenn man den Kanallink oben eingibt, t.me/Attila Hildmann, findet man ihn auch nicht. Also ich rede jetzt von meinem Hauptkanal, nicht von Attila Hildmann 81, dieser Kanal hier. Mein alter Hauptkanal mit spitze 120.000 Followern, wo ich 120.000 Menschen ansprechen konnte, davon sicherlich 50% Wölfe, also 60.000 Wölfe. Und jetzt soll ich Durov trauen? Ich dachte, Durov hält so viel von freier Meinungsäußerung. Und ist dankbar für neue Follower. Er macht ja immer regelmäßig da sein Update und sagt, wir haben jetzt so und so viele neue Follower bekommen. Telegram ist nicht sauber. Telegram ist ein Wolfsgarten. Es wird sich auch früher oder später herausstellen. Ich traue Durov auf gar keinen Fall. Durov war ein Young Global Leader von Klaus Schwabs WEF. Nur zur Erinnerung, Spahn ist ein Young Global Leader. Baerbock ist ein Young Global Leader. Macron war ein Young Global Leader. Und viele, viele andere der Psychopathen. Und Durov mit der einzigen Plattform, die vom Widerstand so massiv benutzt wird, ist auch ein Young Global Leader. Also man muss schon Tomaten auf den Augen haben. Genau derselbe Fall eigentlich wie bei der deutschen Geschichte. Der Deutsche will einfach nicht seine Geschichte begreifen. Er rennt die ganze Zeit mit Tomaten auf den Augen durch die Welt. Aber gerade bei Telegram ist es genau dasselbe. Es wird einfach nicht gesehen, dass das hier brandgefährlich ist und dass man hier so schnell wie möglich eigentlich raus muss in die echte Welt, um sich vor Ort zu vernetzen. So wie damals, wo es kein Handy gab. Ich bin damit aufgewachsen. Wir hatten, irgendwann gab es Piper. Da hatte ich an meinem Gürtel einen Pieper, wenn ich meinen Kumpel erreichen wollte und treffen wollte. Bin ich zur Telefonzelle gegangen, habe seine Piepernummer angerufen, dann hatte er ein Signal bekommen und dann hat er an der Telefonzelle abgehört, was ich ihm gesagt habe. Also es ist quasi wie ein mobiler Anrufbeantworter gewesen. Vielleicht erinnern sich ein paar Leute dran. Dann kamen diese ersten Nokia-Handys später, das war aber auch, glaube ich, 5 Jahre später. Aber damals haben wir uns einfach getroffen vor dem Pieper. Treffpunkt, Uhrzeit. Man muss zurückkommen zu diesen alten Fähigkeiten. Es bringt nichts mehr, hier abzuhängen. Und die meisten Leute sind hier auch nicht dazu bereit, du musst sie abklopfen vor Ort, wie sie wirklich drauf sind. Die meisten Leute sind auch nicht hier bereit dazu, zu dem, was Widerstand beinhaltet. Es tummelt sich sehr viel feiges Pack auf Telegram. Große Sprüche, aber wenn man dann zu einem Treffpunkt aufruft, kommt wieder keiner. Oder das sind dann plötzlich irgendwelche Transen. Ihr müsst euch vor Ort treffen und ihr müsst euch über eine bestimmte Zeit auch kennenlernen und abklopfen und eine klare Hierarchie festlegen. Wer macht was? Wer ist der Führer, der lokale Führer? Wer hat welche Aufgaben? Das ist hier keine pseudodemokratische Bewegung. Ihr müsst einen Rudel aufbauen. Es gibt immer einen Alpha-Wolf. Ist so. Also, die Leute sollen mich nicht mit Demokratie volllabern. Es gab noch nie Demokratie. Weder in Deutschland noch auf der Welt. Das ist alles eine Plutokratie. Die Reichsten, die großen Konzerne, die Medien, die steuern die Menschen. Das ist doch keine Demokratie. Die BRD war nie eine Demokratie. Es ist eine Plutokratie. Die Reichsten und die Wirtschaft und die Pharma und die Waffenindustrie, die herrschen über die Menschen. Und die Medien steuern die Menschen. Aber eine Demokratie, das ist eine Illusion. Und ich ertrage das auch nicht mehr, immer diese komischen Wörter, die benutzt werden. Gegen den Corona-Faschismus. Ich gebe ja zu, am Anfang habe ich das auch mal gesagt. Das ist jetzt aber wirklich schon 1,5 Jahre her. Es ist kein Faschismus. Faschismus ist genau das Gegenteil von dem, was wir hier vorliegen haben. Wir haben hier Bolschewismus, Kommunismus in seiner perfidesten Form vorliegen. Und der Faschismus war eine antikommunistische Bewegung, eine patriotische, antikommunistische Bewegung mit einem Führerprinzip. Genauso wie dein Führer beim Fußball, der Captain oder der Führer in der Firma, dein Chef. oder der Führer in deinem Verein, der Vereinsvorsitzende oder der Führer in der Partei, der Parteivorsitzende. Das ist Faschismus. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun, was wir hier gerade vorliegen haben. Die neue Weltordnung, diese Lügenpandemie, diese Spritzenagenda, das ist Bolschewismus. Faschismus ist das Gegenteil. Wenn jetzt also so ein halb aufgewecktes Schlafschaf auf einer Demo zum Antifa sagt, du bist ein Nazi oder du bist der echte Faschist, dann kann man davon ausgehen, dass sich der Antifa totlacht eigentlich, weil er ganz genau weiß, was Bolschewismus, Kommunismus oder Marxismus und Trotzkismus ist und was Faschismus ist. Die wissen auch, was Nationalsozialismus ist. Die wissen das ganz genau. Wenn du also zu denen sagst, ihr seid die echten Faschos, dann macht das keinen Eindruck. Ja, die meisten Querdenken, Schlafschafe denken ja dann vielleicht, jetzt habe ich ihn beleidigt mit dem, was er immer zu mir sagt. Aber die denken sich eher, Scheiße, sind die dumm. Die wissen ja überhaupt nicht, was Kommunismus und Faschismus ist und dass das komplett diametral entgegengesetzte Ideologien sind. Wenn du so willst, ist eine Samurai-Herrschaft, das Shogunat, ist auch Faschismus. Antikommunismus ist Faschismus. Patriotismus ist Faschismus, so gesehen. Weil wir haben einen Führer und wir sind gegen die Kommunisten und wir stehen für die Völker bzw. für die Nationen ein. Das ist die Definition davon. Jetzt habe ich heute einen Kommentar gelesen, das fand ich auch total respektlos. Da meinte jemand, wir brauchen endlich einen Führer vor Ort. Attila hatte das Zepter lange genug. Wir brauchen jetzt auch wirklich jemanden, der in Deutschland ist. Sowas Undankbares. Ich bin doch nach wie vor da. Ich mache doch jeden Tag nach wie vor die knallharte Aufklärung, die wir brauchen. Was heißt denn, ich habe das Zepter zu lange in der Hand gehabt? Ein Großteil macht ja leider nicht das, was ich sage. Geht zu den Gotteshäusern um 18 Uhr. Trefft euch, vernetzt euch. Die meisten Leute konsumieren gerne meine Sprachnachrichten, schlafen damit auch ganz gerne mal ein. Hören gerne mir zu, mögen meine Stimme, was ich schon alles gehört habe. Aber wichtig ist ja wirklich, dass man das tut, was ich sage. Sonst kommen wir ja nicht weiter. Also gegen die Wand reden ist für mich auch unbefriedigend. Es muss getan werden. Und dann sagen solche Leute, ja, wir brauchen jetzt vor Ort einen Führer. Wo ist denn dein Führer? Wo ist denn dein Redelsführer vor Ort? Wo ist denn jemand, der den Feind benennt, dir Lösungen serviert und dich vor Gefahren warnt, in dem Stile, wie ich das mache? Ich sehe zum überwiegenden Großteil nur Spendenbettelei. Und eben auch Wischiwaschi und politisch korrektes Gefasel. Politisch korrekt ist immer, da sagen die Bolschewiki nichts. Das bringt uns aber nicht weiter. Das ist immer noch Teil der Feindesagenda, wenn wir uns so artikulieren, dass wir nicht den Feind benennen und auch nicht Klartext reden. Das bringt ja eigentlich keinem was. Es bringt nur Klartext, absolute Wahrheit und echte Treffen etwas. Eine verschworene Gemeinschaft muss aufgebaut werden. Das ist die einzige Chance, die die Menschen haben. Weg mit dem Handy, weg mit Telegram und wenn, dann nur benutzen für die wirklich wichtige elementare Vernetzung. Ich traue Durov nicht. Ich traue dem WEF sowieso nicht. Und wenn jemand ein Young Global Leader ist und meinen Kanal auf Shadowban setzt, dann sollte eigentlich der Letzte verstehen, dass das hier nicht ganz sauber ist. Und sie haben alle unsere Nummern. Und was machen sie damit? Also, wenn du Telegram benutzt, dann mit einer anonymen Nummer und mit einem VPN vorgeschaltet. Kann auch sein, dass das in irgendeiner Instanz dann aufgeschlüsselt wird. Auch die VPN-Anbieter sind ja dazu verpflichtet, das in irgendwie einer Form dann an Behörden irgendwann mal rauszugeben, wenn dann irgendwelche Verfahren laufen. Aber damit gewinnt man Zeit und man braucht jede Sekunde aktuell.